Hoffnung, manchmal aber ein wirkliches Glück. Was man dir zeigt, Wege prüfe in deiner Brust, ob man in Ehrfurcht sich verneigt oder in Furcht nur vor Schmerz und Verlust. Glaube, glaube, glaube an dich, glaube an dich, glaube an die Wahrheit, glaube. Auch das Bild stimmt nicht mehr.